besuchen wir einen der erstaunlichsten Orte des Eiszeitalters, Dolní Vestonice, in Mähren im Süden Tschechiens, vor ca. 29.000 bis 27.000 Jahren. Einige der faszinierendsten Frauenfiguren fanden sich dort aus gebranntem Löslehm, der mit Knochenmehl abgemagert war. Sie gehören zu den ältesten Keramiken der Weltgeschichte. Auf der gut 11 cm hohen Venus von Dolní Vestonice fand sich ein Fingerabdruck, den man einem 11 bis 14 Jahre alten Kind zuweisen zu können glaubt. Wir befinden uns im Cravetien. Das Lager nutzten Jäger im Herbst und Winter. In den Boden gerammte Mammutstoßzähne dienten als Schutz. Etwas abgelegen lag eine Hütte, die als Hütte des Zauberers, sogar als Shaman's Hut tituliert wurde. Hier fanden sich tönerne Tierfiguren, die absichtlich zerbrochen waren. Vermutlich war ihnen etwas beigemischt, um sie im Brennprozess zerplatzen zu lassen. Sollten böse Geister verscheucht werden? Oder war es eine Kinderattraktion? Experimentierten diese selbst mit dem Brennen von Ton? Auch hier stammen nicht wenige der entdeckten Fingerabdrücke von Heranwachsenden. Im Lager fand sich ein kleines Elfenbeinplättchen, in das mit wenigen Strichen ein Gesicht graviert war. Es sieht wie eine Maske aus, der schiefstehende Mund fällt ins Auge. Zudem fanden die Archäologen auch eine 5 cm hohe, wunderschöne Elfenbeinplastik. Bei ihr handelt es sich um das älteste bisher gefundene Porträt eines menschlichen Antlitzes. Es zeigt den Kopf einer Frau. Was dieses Eiszeit-Mona Lisa getaufte Abbild spektakulär macht? Auch ihr Mund steht schräg, ist ebenso nach links unten gezogen wie der auf der kleinen Maske. Haben die Ausgräber 2 Porträts derselben Frau gefunden? Es wird noch besser. Tatsächlich fand sich ein Grab, in dem in extrem gebeugter Weise eine deutlich über 40-jährige Frau lag. Sie muss von bemerkenswert graziler Gestalt gewesen sein. Und ihr Gesicht? Schief.